Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Viertes Buch, Romantik und Liberalismus. Vom Wiener Kongress bis zum Deutsch-Französischen Krieg. Willkommen zur 86. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Heute hören wir zunächst Jörg Türschmann mit dem Abschnitt über Delacroix, der in der vorangegangenen Folge 85 dem vorgegebenen Zeitrahmen zum Opfer fiel. Wer diese Ausgabe versäumt hat, kann sie samt Jörg Türschmanns fachkundigem Kommentar auf dem Website der Sendereihe unter no-na.net/Friedell jederzeit nachhören. Im Anschluss fährt Wolfo Schmidt mit der Lesung fort. In seinem Kommentarteil bezieht er sich fallweise auf eine andere Sendung, in der er jüngst bei mir zu Gast war und in der wir auf verwandte Themen zu sprechen kamen. Da ich leider nicht davon ausgehen kann, dass alle Friedell-Hörer und Innen grundsätzlich auch meine Reihe Radiodispositiv verfolgen, möchte ich doch wenigstens verraten, wo selbige zu finden ist. Es handelt sich um die 8. Folge der strengen Reihe Ad Acta, Kunst, Recht und Internet, in der außer ihm noch Doron Rabinovici zu Gast war und die selbstredend ebenfalls online nachgehört werden kann. Die URL beginnt wiederum mit no-na.net und endet mit /dispositiv. Nun aber zu Jörg Türschmanns kurzem Nachtrag. Delacroix. Die französische Malerei des Zeitalters ist das komplette Gegenstück zur Literatur. Delacroix machte sich den Wahlspruch zu eigen, Le laid, c'est le beau. Seine Kunst setzt ebenfalls den Farbenrausch an die Stelle der mehr zeichnerischen Korrektheit des Klassizismus und gibt dem schrecklichen, entarteten, krassen den Vorzug vor dem salonfähigen. Auch in den Stoffen liebt sie die Exotik. Die Eroberung Algiers, politisch und wirtschaftlich zunächst ohne größere Bedeutung, hatte sogleich eine künstlerische Wirkung. Nicht lange, nachdem Hugo seine Oriental gedichtet hatte, entdeckte Delacroix den Orient für die Malerei. Damit ergab sich auch ein Wandel in der Darstellung der biblischen Gestalten. Man begann einzusehen, dass sie ihre Modelle nicht unter holländischen Bauern oder florentinischen Prinzessinnen zu suchen habe, sondern unter den Arabern. Zudem fand Delacroix in Afrika, wo die Sonne den Objekten eine viel stärkere Leuchtkraft verleiht und in Farbenkontraste viel greller hervortreten lässt, sein koloristisches Weltbild bestätigt. Er pflegte, ehe er an die Zeichnung ging, zuerst die Farben zu gruppieren, und nicht umsonst war sein Lieblingsmaler Rubens, der ihn an technischer Meisterschaft, koloristischer Wucht und elementarer Vitalität noch übertrifft, an problematischer Geistigkeit, vibrierender Leidenschaft und dämonischer Originalität aber nicht erreicht. Unter den übrigen Malern der neuen Schule ist keiner Delacroix in die Nähe gelangt. Aber sie ist voll sprühender Lebendigkeit, blühenden Einfallsreichtums und kühnen, siegreichen Frondierungswillens und dabei, was ein Erbe sowohl der Rasse als des klassischen Geistes ist, immer geschmackvoll und im souveränen Besitz ihrer Mittel. Von einer ausgeprägten Vorliebe fürs Schreckensfigurenkabinett erfüllt, teils aus Perversität, teils um den Bürger zu epatieren. Propagandistisch und agitatorisch, im Geiste des Fanfaron, der in jedem Franzosen steckt. Komödiantisch und theatralisch, aber auf eine höchst künstlerische Manier. Morbid und neurasthenisch, Ingres fand sogar epileptisch. Und bei all dem in ihrer Lust und Kraft zu bauen, zu gliedern und zu stufen, doch kartesianisch. In dem schwachen Genre der Historienmalerei war Delaroche der stärkste. Seine Gemälde lassen sich mit den geistreichen Geschichtsromanen in Parallele stellen, die Dumas Père verfasste. Die sentimentale Anekdote ist ihm stets die Hauptsache. Horace Vernet malte sehr erfolgreich den afrikanischen Feldzug, die Napoleon-Legende, die Gloire-Geschichte der Grande Armée mit minutiöser Fachkenntnis der Uniformierung und Bewaffnung, Strategie und Taktik. Ganz aus der Zeit fällt Ingres. ein Klassizist, aber nicht im Sinne des lateinischen, sondern des griechischen Kunstgefühls, das dem Franzosen im Allgemeinen ganz fremd ist. Ein Meister der edlen Linie und reinen Proportionen, selbstverständlichen Nacktheit und wahren, nämlich idealen Natürlichkeit. Politische Musik. Die Musik der französischen Romantik wird 1828 mit der Muette Portici von Aubert eingeleitet, der sich bereits als Komponist höchst gelungener Lustspielopern von bunter und witziger Pikanterie bekannt gemacht hatte. Nicht allein der ebenso originellen wie glücklich ausgeführten Idee, eine Stumme zur musikalischen Heldin zu machen, verdankte die Muette ihren Erfolg, sondern auch der revolutionären Leidenschaft, die aus ihr wie eine Stichflamme hervorschlug. In diesem Zeitalter ereignete sich nämlich die Paradoxie, dass sogar die Musik politisch wurde. Die Stumme hat nicht nur die ganze Julirevolution antizipiert, sondern sogar, wie bereits erwähnt wurde, den unmittelbaren Anlass zur Belgischen Revolution gegeben. Und in den zahlreichen Freiheitsopern, die folgten, eroberte sich der Liberalismus das Orchester. Die beiden berühmtesten Exemplare dieses Genres sind Bellinis Norma vom Jahr 1832, die den Kampf der Gallier gegen die Römerherrschaft schildert, und Rossinis Tell vom Jahr 1829, der heroisches Freiheitspathos und idyllische Landschaftsmalerei auf prachtvolle Weise zu verbinden wusste. Meyerbeer, der sich seinen ersten großen Erfolg 1831 mit Robert le Diable errang, ist, so ketzerisch es klingen mag, in seiner Leidenschaft für das pittoreske, gesteigerte, rauschend effektvolle, ein musikalischer Victor Hugo. In Berlin geboren, ist er doch durch und durch französisch wie sein Vorgänger im Berliner Amt und in der Pariser Position, der Italiener Spontini, dem er die ausschweifende Exploitierung des Orchesters und des gesamten Theaterapparats zu erdrückender Gewaltwirkungen abgelernt hatte, während er ihn an Reichtum der Erfindung und Feinheit der Instrumentierung weit übertraf. Der deutsche Dichter und Ästhetiker Robert Krippenkerl sagte von Meyerbeers Opern, in ihm vernehme man den Ton dieses eisernen Jahrhunderts, was sehr zutreffend, aber nicht so schmeichelhaft ist, wie es gemeint war. In ihnen ist der stahlharte, bis zur Schamlosigkeit unbedenkliche Wille zum Erfolg Musik geworden. Hugos andere Seelenhälfte, die Lust am Abnormen, Absurden, Grausig, Grotesken, ist in Berlioz verkörpert, einem Genie der Chromatik, von einer ans Pathologische grenzenden Hypertrophie des Klangsinns, die die Töne fast körperlich sieht. Mit seiner Symphonie Fantastique, Episode de la vie d'un artiste, die 1830 zum ersten Mal aufgeführt wurde und deren Fortsetzung Le Retour de la Vie begründete er die moderne Programmmusik. Sie schilderte die narkotischen Träume eines jungen Künstlers, der aus unglücklicher Liebe einen Selbstmordversuch mit Opium unternommen hat. Die Herrschaft des Leitmotivs ist aufs höchst suggestive Weise bis zur Krankhaftigkeit gesteigert. Es ist zur Idee fix geworden. Chopin, als Sohn eines eingewanderten Franzosen und einer Polin in der Nähe von Warschau geboren, ist in entsprechendem Abstand für die Tanzmusik gewesen, was Schubert für das Lied, indem er dieses Genre, das bisher nur der Unterhaltung gedient hatte, in die hohe Kunst einführte. Seine Polonaisen und Masurken sangen in das Ohr Europas die Klage um das vergewaltigte Polen. Er lebte in Paris als eine der größten Zelebritäten, als Klaviervirtuose ebenso gefeiert wie als Komponist, mit Liszt, Berlioz, Heine, Balzac befreundet, mit Georges Sand jahrelang liiert, jener grässlichen Literatursuffragette, die Musset, der ebenfalls ihr Liebhaber war, den Typus der gebildeten Amsel, Nietzsche noch deutlicher, eine Schreibekuh genannt hat. Auf der Geige war das größte Phänomen des Zeitalters und möglicherweise aller Zeiten Paganini, der durch sein hinreißend leidenschaftliches Spiel und seine beispiellose technische Meisterschaft Männer und Weiber bis zur Raserei bezauberte. Er war von dämonischer Hässlichkeit und schon bei Lebzeiten eine Legende. Man erzählte sich von ihm die melodramatischsten Geschichten. dass er seine Mutter ermordet, seine Braut erwürgt und im Gefängnis auf einer einzigen Seite alle seine Kunststücke erlernt habe und verdächtigte ihn allen Ernstes der Zauberei. Mendelssohn und Schumann. Die deutsche Musik jenes Zeitraums bewegt sich im Gefühlskreis der deutschen Romantik und hat daher bei allen ihren hohen Qualitäten etwas Nachzüglerisches, Unzeitgemäßiges, Gestriges, gleich Friedrich Wilhelm IV., der sie sehr schätzte und förderte. Sie ist weder ein Pendant zur romantischen Musik Frankreichs noch zur gleichzeitigen Literatur Deutschlands. Ihre beiden Hauptvertreter sind, wie jedermann weiß, Mendelssohn und Schumann. Mendelssohn, der Enkel des Philosophen, entriss durch eine vollendete Berliner Aufführung die Matthäus-Passion der Vergessenheit, hob in Düsseldorf als Mitarbeiter Immermanns und in Berlin als Liebling des Königs die Oper auf ein neues Niveau, gastierte mehrfach mit außerordentlichem Erfolg in London und machte als Leiter der Gewandhauskonzerte Leipzig zur musikalischen Hauptstadt Deutschlands. Er war ein weicher, geistreicher Aquarellist wie Heine, den er auch am liebsten vertonte, kein kräftiges Original. In den Oratorien von Händel und Haydn, im Sommernachtstraum und in den Waldliedern von Weber, in den Klavierstücken von Schubert beeinflusst und doch eine tiefe, originelle Persönlichkeit. Kapriziös und grazil, sentimental und heiter, ja fast witzig, sehr für einen Musiker beinahe zu sehr gebildet und von einem reinen und echten, weder verknöcherten noch angekünstelten Frömmigkeit, wie sie in jenen Tagen zu den Seltenheiten gehörte. Der fast gleichaltrige, noch viel eigenartigere Robert Schumann gründete ebenfalls in Leipzig den Verein der Davidsbündler gegen das Philistertum in der Tonkunst und die neue Zeitschrift für Musik, die für Berlioz, Chopin und den jungen Brahms und gegen Meyerbeer kämpfte, und wurde erst durch seine Vermählung mit der berühmten Klavierspielerin Clara Wieck zum Liederschöpfer, wodurch er sich als Gelegenheitsdichter im Sinne Goethes und reinster Typus des Lyrikers erwies, den er in allen seinen Zügen sehr deutlich ausgeprägt hat. Er ist weiblich, kindlich, von einer somnambulen Melancholie, am größten als reiner Klavierkomponist, ein Meister der freien Begleitung und des Nachspiels, auch des Vor- und Zwischenspiels, die bei ihm niemals bloßes Ornament, vielmehr innerlichstes Stimmungselement sind, am schwächsten in der Oper. In ihm hat das deutsche Biedermeier ein spätes, wundersam tönendes Echo gefunden, das wie ein verwehter Geigenklang bis in unsere Tage zittert. Das junge Deutschland. Wir haben bereits erwähnt, dass die Schriftsteller des jungen Deutschland sich keineswegs als Mitglieder einer literarischen Schule empfanden. Gleichwohl tragen sie, wie dies ja gar nichts anders zu erwarten ist, eine Reihe gemeinsamer Züge. Es hat wohl selten eine geistige Bewegung gegeben, die in ihren Ausgangspunkten und Zielen, ihren Leitgedanken und Ausdrucksmitteln unkünstlerischer gewesen wäre als diese. Zunächst, sie hatte sich ein sehr unzutreffendes Firmenschild gewählt, denn sie war so wenig jung, wie die erste romantische Schule jemals romantisch gewesen ist. Sie umfasste zwar lauter Poeten, die 30 noch nicht überschritten hatten, aber fast alle diese waren schon steinalt auf die Welt gekommen. Sie waren so überlegen, so wissend, so abgebrüht, wie es nur je irgendein Greis auf dieser Welt gewesen ist. Sie waren von einer unwiderlegbaren, penetranten, zerfressenden, kurz einer ganz unerträglichen Gescheitheit. Sie ließen sich auf keinem Gebiet und in gar keiner Richtung etwas vormachen, weder in der Religion, noch in der Politik, noch in der Kunst, noch in der Philosophie. Alles entlarvten sie als Schwindel oder Kinderei und zurück blieb nichts als ein sehr kompakter Materialismus. Dabei waren sie alle schon von ihren ersten Anfängen an von einer Geschicklichkeit und Weltgewandtheit, Versiertheit und Fingerfertigkeit, schriftstellerischen Sicherheit und propagandistischen Energie, wie sie auch nicht gerade das Merkmal der Jugend zu bilden pflegt. Aber mit lauter unsympathischen oder minderwertigen Eigenschaften hätten sie doch nicht die großen geistigen Erfolge erringen können, die sie ganz unleugbar gehabt haben. Welchen Umstand verdankten sie denn also die breite und starke Wirkung, die sie ausübten? Die Frage beantwortet sich von selbst. Sie waren die Stimme der Zeit. Sie drückten aus, was alle laut oder leise, hell oder dumpf fühlten. Sie taten dies allerdings nur in einer rein negativen Form. Sie opponierten gegen die unbeschreibliche Langeweile, Gefühlsträgheit und Geistesstarre, in die ihre Epoche verzaubert war. Sie zerrissen die trübe Luft, die über der Welt lagerte, und brachten Licht und Klarheit in die menschlichen Beziehungen. Es war freilich nichts weiter als die Klarheit, die Selbstverständlichkeit, das billige und ordinäre Licht der Alltagsweisheit, aber es wirkte doch erleichternd und befreiend. Denn was hatte der deutsche Bürger von all der bisherigen Mystik und Romantik, die ihn nur verwirrte, und von seinen ungemein reichen und tiefsinnigen Hegel, von dem er nicht ein Wort verstand? Nun aber kamen auf einmal Menschen, die, obgleich sie gedruckt schrieben, doch ganz in seiner Sprache schrieben, flüssig, einfach und eingängig. Und doch auch wiederum nicht in seiner Sprache, sondern pikant, geistreich und bunt, und das war der zweite Grund des Erfolges. Esprit hatte der Deutsche bisher nur als schwer zu erlangenden französischen Importartikel gekannt, nun hatte er ihn im eigenen Lande. Den guten Witz, den man am Biertisch weiterkolportieren konnte, den kleinen literarischen Skandal zum sonntäglichen Morgenkaffee, kurz das Feuilleton, das wir seither nicht wieder losgeworden sind. Der Zeitgeist. Wir haben schon mehrfach darauf hingewiesen, dass fast jedes Zeitalter ein Leitvokabel besitzt, der es blindlings folgt, eine Chiffre, die es für den Schlüssel zu allen Geheimnissen hält. Für das junge Deutschland lautete dieses zauberkräftige Schlagwort Zeitgeist. Die Zeit ist die Madonna des Poeten, sang Herkweg. Die Zeit aber war der Tag. Dies meinten sie mit dem Realismus, dem sie sich verschrieben hatten. Es war die spezifische Spielart der Wirklichkeitsanbetung, wie sie die Zeitung vertritt. Ein Wortrealismus, der die Phrase für wirklich nimmt, ein Lügenrealismus, der seine Unwahrheiten oder Halbwahrheiten so lange und so intensiv wiederholt, bis sie wirksam und daher wahr werden. Dabei haben sie das Genre des Feuilletons nicht einmal mit wirklicher Meisterschaft gehandhabt. Es hat erst später stilistisch in Speidel, inhaltlich in Kürnberger, stilistisch und inhaltlich in Bahr die letzte Stufe der Vollendung erreicht. Wir waren an anderer Stelle genötigt, die Ansicht zurückzuweisen, dass der moderne Journalismus von Schiller abstamme. Aber vom jungen Deutschland stammt er wirklich ab. Bei jedem normalen Schriftsteller und überhaupt bei jedem normalen Menschen entwickelt sich das Wort aus der Sache. Bei diesen Autoren verhielt es sich umgekehrt. Immer ist zuerst die Metapher da, dann erst der Gedanke, und auch sie ist aus bloßen Worten entstanden, weshalb sie zumeist verzeichnet oder gesucht oder immer trostlos nüchtern ist. Dies gilt auch von dem besten Stilisten der Schule, Ludwig Börne, wenn er zum Beispiel ausruft: Der freie Strom der öffentlichen Meinung, dessen Wellen die Tagesschriften sind, ist der deutsche Rubikon. So gelingt es ihm, ein Lesebuchparadigma für hohle und schiefe Rhetorik aufzustellen. Und wenn Ludolf Wienbarg über Schiller sagt, sentimental, verständig, gutmütig, rednerisch entsprach er der sehr achtbaren Zuhörerschaft, die sich ungern dem tragischen Dolch auf die Brust setzen lässt, wenn sie ihm nicht durch den Knauf schöner Phrasen und Lebensarten unschädlich gemacht sieht, so ist das bereits reiner Wippchen. Vor allem aber war ihre Schreibweise durch eine peinliche Abgeschmacktheit verdorben. Derselbe Wienbarg sagt in der bereits erwähnten Widmung seiner ästhetischen Feldzüge: Universitätsluft, Hofluft und sonstige schlechte und verdorbene Luftarten, die sich vom freien und sonnigen Völkertage absondern, muss man entweder gänzlich vermeiden oder nur auf kurze Zeit einatmen. Riechflaschen mit scharf satirischem Essig, wie ihn zum Beispiel Börne in Paris destilliert, sind in diesem Fall nicht zu verachten. Und auf die Julirevolution dichtete er: Mag der Franke der Marseiller singen, schlürfen den Champagner der Gesänge, der, weil ihm die Flasche war zu enge, ließ den Kork bis an die Neva springen. Theodor Mund beschrieb die Tätigkeit des angebeteten Zeitgeists mit den Worten: Er zuckt, dröhnt, zieht, wirbelt und hambachert in mir, er pfeift in mir hell wie eine Wachtel, spielt die Kriegstrompete auf mir, singt die Marseillaise in allen meinen Eingeweiden und donnert mir in Lunge und Leber mit der Pauke des Aufruhrs herum. Und Gutzkow begrüßet das heranwachsende Geschlecht mit den Versen: Glücklich seid ihr, jüngere Streiter, glücklich, denn so könnt ihr wissen, wo im dichterischen Schwärmen andere ihre Seiten rissen, Seiten aus Philisterdärmen. Von dem Speer die Eisenspitze dürft ihr stoßen in die Erde, dass er nach des Kampfes Hitze euch ein schattig Laubdach werde. Essigflaschen gegen schlechte Luft, Champagnerkorke, die von Paris bis Petersburg springen, in den Eingeweiden singende Marseillaisen, Seiten aus Philistertermen. Dergleichen findet sich heute kaum mehr in Provinzblättern. Und das schattenspendende Speerlaub bedeutet einen ganz offenkündigen Rückfall in den Wunderglauben, den die Jungdeutschen doch soeben erst abgeschafft hatten. Ein anderes ihrer Schlagworte lautete Emanzipation der Sinne, wobei ihnen die griechische Kultur als Ideal vorschwebte. Diese Vorstellung vom heiter-sinnlichen Hellenentum ist weder klassisch noch romantisch, sondern aus der Operette, in dem sie Dionysos zum Wirtshaus Bacchus und die apollonischen Musen zu Trikottänzerinnen macht. Mund prägte die Devise Bewegungsliteratur, was einigermaßen an den heutigen Aktivismus erinnert. Nun gibt es aber nichts Aktiveres und Aktuelleres als die Tagespolitik und daher kommt es, dass das junge Deutschland die Kunst in einem Maße mit Politik infiltriert hat, das fast unbegreiflich erscheint. Man ging so weit zu behaupten, eine Dichtung, die nicht den Tagesabfragen diene, habe keine Existenzberechtigung, womit doch wohl das Wesen der Kunst auf den Kopf gestellt wird. Einer der gefeiertsten Schauspieler jener Zeit war Essler. Im Hinblick auf ihn sagte Börne, die wahre Geschichte jedes Tages ist witziger als Molière und erhabener als Shakespeare. Ein paar Lampen angezündet und die Zeitung vorgelesen, was könnte Essler Besseres geben? Beim Anblick des Alpenglühens fällt Herweg sogleich der Brand Ilions ein und erzeugt in ihm die poetische Gedankenverbindung. Ein versinkend Könighaus raucht vor meinem Blicke und ich rufe ins Land hinaus, Vive la République. Wobei er, abgesehen von dem mehr in der Gesinnung als in der Aussprache pariserischen Republikanismus, vollkommen vergisst, dass die Zerstörung Trojas durchaus keine antimonarchistische Demonstration war. Die ganze Lyrik des jungen Deutschland ist Leitartikelei, entweder liberale oder patriotische, im letzteren Fall handelt es sich meistens um Rhein und Wein, von welcher Reimsache ein höchst unbescheidener Gebrauch gemacht wurde. Und die Zeitungen gingen wirklich oft so weit, den Leitartikel in Gedichtform vorzusetzen. Gutzkopf hatte übrigens eine Ahnung davon, dass diese Literatur eine einzige große Missgeburt sei. Er sagte, Börne klagt Heine der Frivolität an, aber ist es nicht der größte Leichtsinn, das Jahrhundert auf nichts zu reduzieren als die konstitutionelle Frage? Dies meinte er jedoch nur theoretisch. In der Praxis hat er sich nie mit etwas anderem befasst als mit Tendenz und Politik. Gutzkopf. Die künstlerischen Erzeugnisse dieser Generation sind dann auch von einer erstaunlichen Trivialität, Unnatürlichkeit und Impotenz. Es ist, um es rund herauszusagen, lauter Schmierenkomödie, Simili herausgeputzter Ramsch für den 50-Pfennig-Bazar. Von den Stücken haben sich einige sehr lange auf der Bühne behauptet. Gutzkopf schrieb eine Anzahl frostiger Zelebritätendramen, Zopf und Schwert, worin Friedrich Wilhelm I. und Eckhoff vorkommen, das Urbild des Tartuffe, dessen Held Molière ist. Richard Savage, der die Schicksale des Dichters und Steles, des Begründers des Spectator behandelt. Urel Acosta, worin der kleine Spinoza und den Königsleutnant, worin der junge Goethe als Hosenrolle auftritt. Nun sind aber Berühmtheiten für den Dramatiker ein ebenso dankbares wie gefährliches Sujet. Sie sind dankbar, weil sie eine Menge fruchtbarer Nebenvorstellungen mitschwingen lassen, mit denen der Dichter operieren kann. Sie sind gefährlich, weil sie verpflichten. Um ein Genie schildern zu können, muss man selber ein halbes Genie sein. Gutzkopfs große Männer sind aber lauter Journalisten und nicht einmal Erstklassige. Geradezu parodistisch wirkt es, wenn der Raisonneur Steele an der Leiche Savages zum Schluss in die Worte ausbricht. Zeiten und Sitten, seht eure Opfer, o sprenge doch die Fessel jedes Vorurteils, das mit dem vollen Atemzuge der Brust die Herzen mutiger zu schlagen wagten und nicht im Getümmel der Welt mit ihrer kalten Bildung und ihrem sklavischen Gesetzen auch die Stimme der Natur dem rechnenden Gefühl die Antwort versagte. Er redet noch weiter, aber wir wollen ihm nicht weiter zuhören, sondern lieber vernehmen, wie das Zugstück Werner schließt, das den kitschigen Untertitel Herz und Welt führt. Julie, durch das, was dir begegnete, hast du einen Blick in die Geschichte des Herzens getan, die sich Liebe schwören, einen Blick in die Region, die wir euch Frauen so gerne verborgen halten. In tausend Seelen unserer Zeit schlummert der Widerspruch des Herzens mit der Welt still und schmerzlich verborgen. Wohl dem, der ihn so lösen kann wie ich durch dich. die als Goethe verkleidete Soubrette äußert. Schüttel dich, Welt, in deinen Angeln, rase über die Länder hin, antlitzverzerrte Bellona, es muss ein Friede kommen, wo die Saat des Geistes blüht und keine zersplitterte Lanze, keine blutgezeichnete Fahne hoch genug ist, über die bescheidenen Blumen der Dichter emporzuragen. Man bemerkt, dies ist ganz und gar die Art, nicht wie ein Mensch zum anderen spricht, sondern wie ein schlechter Zeitungsschreiber glossiert. Es ist übrigens charakteristisch, dass Gutzkopf bei mehreren seiner Dramen wie Werner, Savage und Ella Rosa den Theaterdirektionen verschiedene Katastrophen zur Auswahl vorlegte. Dieselbe Physiognomie tragen auch seine Romane, zum Beispiel Walli, die Zweiflerin, wo ein Abschnitt mit den Worten schließt, sehet da eine Szene, wie sie in alten Zeiten nicht vorkam. Hier ist raffiniertes, gemachtes, aus der Zerrissenheit unserer Zeit geborenes. Aber was ist die egoistische Geschlechtsliebe gegen diesen Enthusiasmus der Ideen, der zwei Seelen in die unglücklichsten Verwechslungen werfen kann? Gutzkopf ist der erste deutsche Dramatiker, der Bombenrollen geschrieben hat. Ganze Generationen von Komödianten haben sich mit den liberalen Tiraden Uriels Grenze geholt und Friedrich Haase hat ein Menschenalter lang fast nur den Chevalier Doran im Königsleutnant gespielt. Es ist daher begreiflich, dass Gutzkopf ein lebhafter Verteidiger des Virtuosentums war. Die traurige Redensart vom Ensemble, schrieb er, sollte man im Munde der Stümper lassen. Nicht der Verfall der Schauspielkunst, sondern die Regeneration derselben beginnt mit Seidelmann. Dieser war einer der frühesten Vertreter jenes Schauspielertyps, der in Dichtung und Mitspielern nur Instrumente zu einem persönlichen Erfolg erblickt. Er war der Erfinder der Charaktermaske, des Wandergastierens und der guten Presse. Als Shylock streichelte und küsste er unaufhörlich seinen Schein und wetzte das Messer auf dem Fußboden. Als Antonio im Tasso deutete er durch Zärtlichkeiten und lüsterne Blicke an, dass zwischen ihm und der Gräfin Saint Vital eine erotische Beziehung bestehe. In einer anderen Rolle sollte er seinen Partner mit dem Messer bedrohen und von ihm durch eine Pistole in Schach gehalten werden, in der Erwägung aber, dass das primitive Publikum gern Rolle und Schauspieler identifiziert, sicherte er sich den Sieg dadurch, dass er bei der Vorstellung plötzlich selber eine Pistole hervorzog. Den Mephisto spielte er mit langen Krallen, Struwelpeter-Perücke, schielenden Augen und bis zum Kinn gekrümmter Nase und wie immer man berichtet, unter steten infernalischen Krächzen, Pusten und Murksen. In alledem, seinem berechneten Rationalismus, seiner feuilletonistischen Pointenjagd und zeitungshaften Selbstplakatierung und seiner sehr ausgeprägten Richtung aufs Merkantile war er nur der Sohn seiner Zeit. Lieber Rolfow, vielen herzlichen Dank fürs Lesen. War mir eine Ehre. Hast du zu Egon Friedell persönlich einen Bezug? Ich habe Friedell gelesen in sehr, sehr jungen Jahren. In Jahren, als ich mich persönlich gerne in die Richtung eines Intellektuellen hätte entwickeln wollen. Friedell hat mir damals als Kommentator seiner Zeit sehr gut gefallen. Als Kommentator seiner Zeit, wie auch ich selbst mich in meiner Jugend oft sehr gerne gesehen hatte. Hast du auch geschrieben? Ich habe auch geschrieben, vor allem im Zusammenhang mit Schule, Studium, beziehungsweise Theatergruppe, politischen Gruppen, denen ich mich damals angeschlossen hatte, aber nie in einer Form als Feuilletonist oder Kommentator, wie ich mich selber gerne gesehen hatte. Das habe ich, glaube ich, eher mündlich ausgelebt und weniger schriftlich. Bist du der Kulturgeschichte der Neuzeit im Speziellen begegnet? Das Buch habe ich gelesen. Dieses Buch habe ich gelesen seinerzeit. Ja. Also jetzt natürlich auch, anlässlich der wunderbaren Interviewserie, aber auch seinerzeit habe ich es damals gelesen und damals sehr bewundert. Ja. Und wie war die Wiederbegegnung mit dem Text für dich? Ich habe heute zum Kommentator selbst eine etwas kritischere Einstellung, als ich sie früher hatte, weil er eben natürlich einerseits durch seinen Kommentar selbst Dinge versucht aufzuzeigen, sich selbst aber immer der Bewertung dadurch entzieht, indem er sie ständig anderen sozusagen angedeihen lässt. Das heißt, nie teilnimmt, sondern nur beschreibt. Das heißt, sein Stellung beziehen oft hinter der persönlichen Kritik an den Protagonisten dieser Geschichten versteckt. Aber es ist ein großartiger Text, den ich heute noch sehr gerne lese und der mir viel, viel Spaß macht. Nur ich sehe mich nicht mehr selbst so sehr in dieser Rolle des Kommentators. Das ist der Unterschied. Ich bin lieber Akteur, den Kommentator geworden. Naja, Friedel ist in seinen Urteilen schon sehr explizit und die formuliert dort schon teils als seine. Fallweise, wie in der Passage, die du jetzt gelesen hast, kommt es vor, dass er sie über Zitate von anderen abgibt. Zum Beispiel, besonders im Kopf geblieben ist mir aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen seltsam klingend, weil die Bewertung von Georges Sand sich ja geändert hat, wo er Nietzsche zitiert, der sie als Schreibkuh bezeichnet hat. Das ist etwas, was ein bisschen wehtut halt. Ja, ja. Das war auch die Geschichte der Zeit, auch so über Menschen, ob der Pointe drüber steigen, Menschen herabwerten, ohne sie in ihrem Zusammenhang zu sehen. Das war schon auch ein bisschen diese Zeit, die hat sich auch noch in unsere Jugend gerettet. Strömungen, die in unserer Jugend dann später begonnen haben, ich sage nur zum Beispiel auch der Feminismus, haben das dann wieder ein bisschen korrigiert und in ein anderes Licht gesetzt. Ob der Pointe herabwürdigen, würde ich ihm nicht vorwerfen. Ich glaube, es sind schon immer inhaltliche Motive. Aber natürlich. Wenn er natürlich. Wen herabwürdigen will, ist er in der Wahl der Pointen nicht sehr zimperlich. So ist es. Nein, wie gesagt, ich möchte sagen, ich bin nach wie vor ein großer Bewunderer, ja, von ihm. Und wer bin ich auch, um etwas anderes als ein Bewunderer sein zu können? Aber ich sehe sozusagen den kritischen Kommentar und die ironische Distanz zu allen Dingen nicht mehr so als Vorbild, sondern eher auch als ein Phänomen dieser Zeit. Ich würde schon sagen, dass jeder Leser und jede Leserin das Recht zu kritischer Haltung hat. Und das wäre ihm auch recht gewesen. Irgendwo schreibt er ja, dass er an sich kritische Leser bevorzugt, aber bevor es einer gar nicht liest, ist ihm ein unkritischer Leser auch recht. Nein, genau so einer bin ich, ja. Möglicherweise hat auch damit zu tun, dass inzwischen ein Begriff en vogue geworden ist, den es damals nun überhaupt nicht gab, nämlich die Political Correctness. Ja, also die Political Correctness, wie alles vom Menschen Geschaffene, ist eigentlich eine gute Einrichtung oder ein guter Gedanke gewesen, der sich später in etwas Grässliches verwandelt hat. Viele menschliche Ideen, die eigentlich das Gute wollten, haben das in der Geistesgeschichte der Menschheit so getan und die Political Correctness ist eine solche. Denn dort, wo Kontrolle über das Denken passiert, wo Kontrolle über das Wort passiert, dort passiert Einschränkung der Freiheit. Und dort, wo schließlich Einschränkung der Freiheit passiert, endet das Ganze in Totalitarismus. Und das ist natürlich etwas von mir stark Abzulehnendes. Der Ursprung der Political Correctness, nämlich das faire Umgehen mit den Werten und mit der Persönlichkeit und mit der Andersartigkeit verschiedener Menschen in Geschlecht, in Religion, in politischer Einstellung. Das ist ursprünglich was sehr, sehr Gutes. Nur es hat sich dann später so verwandelt, dass bestimmte Begriffe verboten werden, dass es bestimmte Menschen gibt, die definieren, welche dieser Begriffe zu verbieten sind und welche nicht. Und dass sich das Ganze in einem Polizeiapparat verwendet. Also so weit sollte es nicht gehen. Meine Kritik wäre eigentlich noch eine andere, nämlich dass es in der Oberfläche bleibt. Wie du richtig sagst, werden Begriffe verboten, aber oft die Inhalte bleiben erhalten und wandern dann einfach zu anderen Begriffen, die dann auch verboten werden. Und so hüpfen wir mit manchen Dingen von Stein zu Stein. Richtig, ja, dem schließe ich mich voll an. Ja. Wie hat dir als Musiker der Satz gefallen, für einen Musiker war er schon fast zu gebildet? Eigentlich gefällt er mir sehr gut. Ich glaube, dass natürlich Musik und Bildung einander in keiner Weise ausschließen dürfen. Dass aber das Akademische, wir haben das an anderer Stelle schon mal besprochen, in der Kunst und in der Musik nicht im Vordergrund stehen darf. Ja? Niemals, sondern immer das Innovative, immer die Emotion, immer die Sexualität. Ich glaube, dass diese Grundemotionen in der Musik das Wichtigste sind. Und wenn sie durch zu viel akademische Bildung zugedeckt werden, ist das nicht gut für die Musik. Wenn aber der Künstler akademisch gebildet ist, dann tut es sicherlich trotzdem der Kunst gar keinen Schaden. Er soll es nur sozusagen in sich tragen und nicht zur Musik selbst machen. Du stehst also praktisch als Antipode zum berühmten Schönbergschen Satz, wahre Kunst muss kalt sein. Ja, obwohl ich Schönberg sehr verehre, bin auch so ein typischer vielleicht Wiener in dieser Angelegenheit. Ich liebe bei Schönberg seine frühen Sachen am meisten. Ja? Das sind die, die mich zu Tränen rühren. Und damit ist schon alles gesagt. Also ich glaube, dass Musik zu Tränen rühren muss oder zum Lachen bringen und nicht einer Theorie dienen soll. Ja? Damit ist alles gesagt, was ich darüber zu sagen habe. Ich glaube nicht, kalte Kunst kann es auch geben, weil das ja auch Schmerz erzeugt. Nicht? Wenn also kalte Kunst Schmerz erzeugt, dann ist das auch etwas in meinem Sinne. Sie darf nur nicht emotionslos lassen, sie darf nicht langweilen. Und sie darf nicht das System über den Eindruck setzen. Dann ist sie richtig. Aber besteht nicht auch eine Gefahr, dass Emotionen über inhaltliche Dinge hinwegblicken lassen, beziehungsweise sozusagen inhaltliche Dinge verpacken, die dann unkritisch übernommen werden? Ich glaube, dass es eigentlich nicht sehr viel Inhalte ohne Emotionen gibt. Ja? Der Intellekt ist unser Gott sei Dank entwickelte Technik, mit unseren Emotionen in einer zivilisierten Art und Weise umzugehen und sie in bestimmte Formen und Strukturen zu bringen, um sie auch so ausleben zu können, dass wir andere Menschen und uns selbst dabei nicht beschädigen. Dennoch gibt es sozusagen keinen wichtigeren und tieferen Inhalt als die Emotion, insofern bin ich Romantiker. Die Emotion als Selbstzweck ist auch erlaubt? Wenn Emotion als Selbstzweck heißt, dass es eine Emotion ist, die nicht echt, nicht wirklich entsteht, sondern nur imitiert wird, dann keinesfalls. Es gibt nichts Schlimmeres als imitierte Emotionen und wir kennen uns jetzt stundenlang über die Musik der Romantik, der ich durchaus kritisch gegenüberstehe, gerade in diesem Sinne unterhalten, warum diese Art von Musik künstliche Emotionen dargestellt hat und daher das Wesentliche an der Musik eigentlich meiner Ansicht nach oft verfehlt. Aber die Romantik in ihrem Grundgedanken, also nicht im historischen, sondern im Grundgedanken, nämlich das ins Zentrum stehen der Emotion und des Subjekts, die halte ich für was ganz was Wertvolles, ja, was Richtiges in der Kunst. Kunst ist immer subjektiv und immer emotional und immer wild. Eine schöne Beobachtung von ihm finde ich, dass eben bei Berlioz das Leitmotiv zur Idee fix wird. Das ist auch so beschrieben. In der Symphonie Fantastique ist das Hauptleitmotiv eben die Idee fix, das steht für die Geliebte. Allerdings die ganz große Zeit des Leitmotivs sollte erst kommen, dann mit Richard Wagner. Richtig, ja. Der hat das noch weiter getrieben. Das beginnt eigentlich schon vorher, auch vor dieser Periode, die wir jetzt gerade besprechen, meiner Ansicht nach, und hat dann seinen Höhepunkt bei Wagner, bei Strauss. Interessant ist, dass durch diese leitmotivfixierte Musik ganz wesentliche Bereiche in der Musik, nämlich das Rhythmische, ein bisschen in den Hintergrund getreten sind, in bestimmten Bereichen, weil sie sozusagen nicht mehr so im Vordergrund, sondern nur noch als Zitate bzw. Untermalung zu den Leitmotiven gesehen wurde. Aber ich bin ein großer Freund der Wagnerschen Ouvertüren, wie ich eh schon öfters bekannt gegeben habe, halte diese Motive, die dort vorkommen, für wunderbarste Kunst, die in der Musik in dieser Zeit entstanden ist. Ich liebe Richard Strauss, ich traue mich kaum zu sagen, ich liebe auch dann spätere in dieser Tradition, also Korngold beispielsweise und Eisler, also die eigentlich nolens volens auch in dieser Tradition noch ein bisschen zu sehen sind. Also diese Musik hat eine hervorragende Entwicklung gehabt. Gott sei Dank ist sie trotzdem später mit außereuropäischer Musik verschmolzen, denn sonst wäre sie in den Manierismus verstrickt geblieben Und das halte ich auch für was sehr Wertvolles. Und Gott sei Dank gibt es einen Jazz und Gott sei Dank gibt es eine Popmusik und Gott sei Dank gibt es das, was man heute als Weltmusik bezeichnet, die durchaus die Musik im Allgemeinen wieder dorthin gebracht haben, wohin sie gehört, nämlich wieder zum Zentrum der Emotion und nicht in die Peripherie. Aber wie gesagt, ich bin ein Anhänger des Gedankens, dass jede Entwicklung gut ist, ihre Höhepunkte sind gut, aber sie beinhalten natürlich auch schon wieder den Abstieg. Und so sieht man Wellentäler und Wellenberge und wenn wir Berlioz sehen, sehen wir den Anstieg, wenn wir Wagner und Strauss sehen, sehen wir den Gipfel und dieser geht dann leicht wieder hinunter und jetzt sind wir schon wieder auf ganz anderen Gipfeln in der Musik angekommen. Jetzt juckt es mich natürlich, das I-Gipfel zu reiten. Es gibt bei Wagner sogar ein Leitmotiv, das eigentlich ausschließlich ein rhythmisches ist. Das Schmiedemotiv. Ja, da hast du recht. Da hast du recht. Du hast mich sozusagen entlarvt. Das ist ein rhythmisches. Aber wenn ich über Rhythmus spreche, spreche ich eigentlich über diesen kontinuierlichen, einem Musikstück innewohnenden Rhythmus und nicht über das rhythmische Motiv. Also das heißt, ich bin ja selber, wie die meisten Leute, die mit Jazz und ähnlicher Musik zu tun haben, in meiner Spieltradition eher dem Barocken verhaftet. Ja? Und, weil die Barockmusik ja sozusagen in ihrer Art, wie sie mit Melodie einerseits und Rhythmus andererseits umgegangen sind, sehr viel von dem antizipiert, was später dann in der Popmusik und im Jazz nach wie vor Verwendung findet. Ja? Und daher sind für mich diese kontinuierlichen Rhythmen, die Musikstücken innewohnen, auch diese Fast-Absenz von Rita Dandy beispielsweise, etwas, was mir in meiner persönlichen musikalischen Arbeit sehr entspricht. Aber ich schätze es, wenn es andere Leute anders machen und deswegen höre ich ja Musik. Ich höre eigentlich am liebsten Musik, die ich selber nicht machen kann. Ja. Eine Gemeinsamkeit mit der Popmusik ist natürlich auch das improvisatorische Element. Da gibt es sogar eben die bezifferte Notenschrift in der Barockzeit für den Generalbass verwendet, richtig. Die im Prinzip bei den Jazzern heute genauso aussieht. Richtig. Ja, also die Abwesenheit der Improvisation und damit das ins Zentrum stellen des Komponisten als des Alleinherrscher über die musikalische Idee war sicherlich notwendig, aber schließlich und endlich wurde es Gott sei Dank wieder aufgelöst und wird heute wieder in andere Wege gegangen, womit wir sozusagen wieder beim Thema wären, ist eine Idee nur dem Individuum zugeordnet oder ist diese Idee aus dem Individuum gekommen und gehört schließlich der Allgemeinheit. Ich persönlich bin der zweiten Meinung. Interessant, wie flapsig Friedel eigentlich mit einem seiner ureigensten Gebiete umgeht, nämlich dem Feuilleton. Er schreibt, das haben wir jetzt am Hals und das wird uns wohl auch noch eine Zeit lang am Hals bleiben. Mittlerweile haben wir es nicht mehr so am Hals und zumindest ich finde das eigentlich bedauerlich, dass das Feuilleton zur Seltenheit geworden ist. Ja, das ist ganz klar, warum. Weil kein Mensch mehr die Zeit hat, sie zu schreiben oder zu lesen. Also das Feuilleton ist ein Ergebnis des Kaffeehauses, der Zeit des Lesens anspruchsvoller Zeitschriften, der Auseinandersetzung mit Themen der Zeit auf literarische Weise. Und es kommt nicht aus der Mode, weil die Leute das nicht mehr wollen, sondern sie können es nicht mehr lesen. Die Nachrichten kommen leider in einen Bereich, wo man nur noch 10 oder 15 Sekunden hat, um die neuesten Kriege anzuhören. Meinungen selber werden auch nur noch in Form von Schildern gepostet oder in Kurzinterviews, die früher nicht einmal einer Schülerzeitung würdig gewesen wären, im Fernsehen ausgestrahlt. Ich glaube, dass wir uns aber alle, und da seid ihr vom Radio Orange ja ganz klar auch schon längere Zeit dabei, einer Kultur wieder befleißigen sollten, uns Zeit zu nehmen für die Auseinandersetzung mit den Dingen. Und einer Kultur, wo wir weniger in die Masse, in die Quantität der Information schauen, die wir uns angedeihen lassen, sondern in die Vertiefung und in die Auseinandersetzung damit. Sprich, schöne lange Interviews, schöne Zeitungsartikel, die Wiedergeburt des Feuilletons im Radio. Ja, das sind ja alles Dinge, die gerade schon wieder passieren. Das heißt, wir sind ja alle schon wieder Teilnehmer der Gegenbewegung. Hat dir diese Wiederbegegnung mit dem Text jetzt Lust gemacht, den Friedel mal wieder hervorzuholen? Ja, absolut. Gerade in dem Sinn, wie eben besprochen, sich wieder mehr Zeit zu nehmen für solche Dinge, ist es jetzt eigentlich ein Muss, zu diesem Buch zu greifen, es wieder mal von vorne bis hinten durchzulesen und zu schauen, wie sieht man es heute von meiner Warte aus gesehen, gute 30 Jahre später. Ich muss ja sagen, dass in der Zeit, in der ich mich mit diesem Projekt beschäftige, und das sind jetzt schon einige Jahre mittlerweile, ich den Eindruck habe, dass unsere Zeit in vielerlei Hinsicht jener Friedels ähnlicher geworden ist. Ja, da magst du vielleicht nicht Unrecht haben. Also es ist eine Umbruchszeit, in der wir leben, obwohl man muss dazu sagen, die meisten Zeiten haben von sich selbst den Eindruck, dass sie Umbruchszeiten sind. Aber ich glaube, wir leben in einer Umbruchszeit, in der einige wenige privilegierte Menschen auf sehr, sehr hohem Niveau sich Wissen aneignen und dieses austauschen können. Und auf der anderen Seite eine große Masse, damals war es das frühere Industrieproletariat, heute sind es die Zeitlosen, wie ich sie immer nenne, also die Menschen, die eigentlich zwischen verschiedenen schlecht bezahlten Jobs und schlecht geführten Familienleben keine Zeit mehr für sich selbst finden oder sich selbst mit Bildung oder kulturellen Inhalten auseinanderzusetzen. Diese Wunde, dieses Loch zwischen diesen zwei Gesellschaftsschichten ähnelt heute wie damals wieder sehr stark. Damals war es ein Mangel an Nahrung und genauso auch dieses wahnsinnig viele Arbeiten in der frühindustriellen Zeit. Heute ist es genau wieder dort, dass wahnsinnig viele Arbeiten in der postindustriellen, globalisierten Informatikgesellschaft und auf der anderen Seite eben wenig Leute, die sehr viel Geld haben und viele Leute, die wenig Geld haben, als Hauptproblem der Ökonomie und der Bildung. Also so ähneln sich die Zeiten, ja. Ja, der eine Punkt ist die wirtschaftliche Krise, die in meiner Wahrnehmung eigentlich seit 2000 mit dem Platzen der berühmten Dotcom-Blase begonnen hat. Und ja, natürlich gab es da Wellentäler und Berge dazwischen, aber eigentlich eine kontinuierliche Entwicklung in die Krise ist in meiner Wahrnehmung. Und das zweite ist aber auch das Wiedererstarken der Rechten. Ja, die ja auch sozusagen geistesgeschichtlich, kann man sagen, begleitet werden. Ja, wobei man ja heute vielleicht schon in einem noch späteren Zeitpunkt, nämlich das Wiedererschwachen der Rechten sind. Also ich sehe es global eigentlich so, dass wir, wenn wir nach Lateinamerika schauen, die Linke wieder sehr stark das politische Geschehen prägt und das durchaus erfolgreich. Und auch in Europa gibt es jetzt schon wieder Tendenzen, wo die Linke zurückkehrt, weil die Rechten diejenigen Antworten, die sie gegeben hatten, schon oft bewiesen haben, dass sie zu keinen positiven Ergebnissen führen. Aber die Rechte wird immer begleitet von einem kulturellen Heroismus, aber das ist meistens ein bisschen vordatiert. Also ich würde eigentlich sagen, die politische Rechte und ihre Erfolge in Europa des späten 20. und sehr, sehr frühen 21. Jahrhunderts wurden eigentlich begleitet, und ich sage das jetzt bewusst pointiert, mit der neuen deutschen Welle oder mit dem Postpunk, aber auch später mit dem Stadionrock aus den USA. Das heißt, neuer Heroismus, neue Vereinfachung, Wiederbesinnung auf die deutsche Sprache im deutschsprachigen Raum. Das waren die Vorbereiter, wenn die auch durchaus damals noch lang die politische Landschaft nicht danach waren. Aber es ist oft so, dass die Kunst eben immer Avantgarde-Funktion hat und so 15, 20, 30 Jahre oft voraus Schritte geht, die später dann gesamtgesellschaftlich politisch passieren. Und in einer Zeit, wo jetzt, ja, vielerorts die Rechte regiert, haben wir dafür eine wahnsinnig multikulturelle Kunst. In ganz Europa zu sehen, auch in den USA, möglicherweise sehen wir damit etwas, und ich würde es mir so wünschen, was wir in 20 Jahren politisch auch sehen. Ich würde es mir etwas zeitnäher herbeisehen. Ja, wünschen wir uns beide, glaube ich, ja. Damit wäre der gute alte Friedel sehr einverstanden gewesen. Er hat ja genau diese Haltung vertreten, dass der berühmte Satz »Kunst käme von Können« Schwachsinn sei. Wenn, dann verhielt es sich genau umgekehrt. Zuerst sei die Kunst da, die etwas Neues kreiert und daraus könnte sich unter Umständen vielleicht mal ein Können entwickeln. Absolut. Allerdings glaube ich, Kunst kommt von Kunstmann 10 Euro borgen. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen haben diesmal Jörg Türschmann und Wolfo Schmidt. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 26. Juli 2012, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.